nicht allein. In der weiten Welt haben sich Kämpfer zu uns gesellt. Männer, die Mut Verfolgung ertragen, nur um der Menschheit die Wahrheit zu sagen. Professor Fahre, so einer von ihnen, wollte diesen schmutzigen Lügnern nicht dienen. Wie einst mal Luther, Kopernikus, er für sein Handeln ließen. Zweifel, er stellte sich Fragen über Erkenntnisse, durfte er nicht sagen. Man drohte ihn, man schlug ihn halb tot, nahm seine Ruhe, hoffte auf sein Brot. Professor Fahre, so einer von ihnen, wollte diesen schmutzigen Lügner nicht dienen. Wie einst mal Luther, Kopernikus, er für sein Handeln büßen muss. Er litt alle Qualen, sein Vaterland ist er stolz und fromm. Er leidet wie wir hier, diese Tyrannei. Professor Fahre, so einer von ihnen, wollte diesen schmutzigen Lügnern nicht dienen. Wie einst mal Luther, Kopernikus, er für sein Handeln büßen. Teile den Hass an ihren Lohn, dass die Menschheit endlich ehrlich werde auf unser so wunderschönen Erde. Professor Fahre, so einer von ihnen, wollte diesen schmutzigen Lügnern nicht dienen. Wie einst mal Luther, Kopernikus, er sein Handeln wissen muss. Zu versuchen, teile die Rassen immer noch zu machen.